hör zwar zu, versteh bloß nicht. Der kennt davon nur Werthers-Leid, weiß über Mainz nur null Bescheid. Danach im Klo ein schneller Zug, denn gleich quatscht einer wie ein Buch. Erklärt großdeutsche Geografie, das ist vorbei, der lernt es nie. Und endlich Pause, ich will nach Hause, ich halt das nicht mehr aus. Ich will hier endlich raus. Da Bio-Stunde mit Fräulein Schmidt, da macht seit Jahren schon keiner mit. Bevor die ganze Klasse schläft, liest ich in Vaters Playboy-Heft. Denn wer von Schmidt die aufgeklärt, verkehrt bestimmt nie mehr verkehrt. Oder er hat sich's abgewöhnt, von ihm dann wirklich nichts mehr tat. Ich will nach Hause. Ich halt das nicht mehr aus. Ich will hier endlich raus. Und endlich Pause. Ich will nach Hause. Ich halt das nicht mehr aus. Ich will hier endlich raus. Mord, das Reck muss weg. Der scheucht uns durch den Schulhofdreck. Mir pfeift die Lunge, der im Takt. Bis uns der Trim nicht Wahnsinn packt. Und endlich Pause. Ich will nach Hause. Ich halt das nicht mehr aus. Ich will hier endlich raus. Und endlich Pause. Ich will nach Hause. Ich halt das nicht mehr aus.